brachte der durch viele Straßen und sein Name, der ist Johnny oder Fred. Und er sehnt sich über alle Maßen nach einem Menschen, der mit ihm geht. Allein, noch immer allein, noch immer allein geht er durchs Leben. Wann wird es für ihn ein Herz voll Liebe geben? Wann wird das sein? Wann wird das sein? Jedes Jahr fährt er durch viele Länder und sein Name, der ist Johnny oder Fred. Aber überall bleibt er ein Fremder und findet keinen, der ihn versteht. Allein, noch immer allein, noch immer allein geht er durchs Leben. Wann wird es für ihn ein Herz voll Liebe geben? Wann wird das sein? Wann wird das sein? Wann wird es für ihn ein Herz voll Liebe geben? Wann wird das sein? Wann wird das sein?